Anlässlich des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli gab es jüngst in Nigeria eine Bücher- und Fotoausstellung und in Schweden und Singapur Filmvorführungen.